10. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Was Tyltyl und Mythyl am Weihnachtsabend gesehen haben. Von Maurice Maeterlinck. Der Holzhauer und seine Frau waren früher als sonst aus der Arbeit heimgekommen. Gleich brachten sie ihre Kinder zu Bette, damit sie den Weihnachtsabend verschlafen sollten, da sie ihnen nichts schenken konnten. Die Kinder lagen eine Weile ruhig in ihren Betten. Die Eltern waren in der Küche. »Schläfst du, Tyltyl?« »Und du, Mythyl?« »Aber nein, wie sollte ich denn schlafen, da ich doch mit dir spreche?« »Es ist Weihnachten, gell?« »Noch nicht. Ich glaube erst morgen.« »Aber das Christkind wird uns heuer gewiss nichts bringen.« »Warum nicht?« »Ich hörte, wie die Mutter sagte, dass sie nicht hätte in die Stadt gehen können, um ihm zu sagen, dass es auch zu uns kommen soll.« »Aber im nächsten Jahre wird es kommen.« »Das ist aber noch lange bis zum nächsten Jahre. Höre, kurz ist es nicht. Doch es kommt heute Nacht zu den reichen Kindern.« »Ach!« »Wart, ich habe eine Idee. Mutter hat die Lampe vergessen.« »Was denn?« »Wir werden aufstehen.« »Das dürfen wir doch nicht.« »Aber was schad's, niemand ist da. Siehst du die Fensterläden?« »Ja, wie es Licht hindurch schimmert.« »Das sind die Lichter vom Feste drüben.« »Was für ein Fest?« »Drüben bei den reichen Kindern, da ist doch der Weihnachtsbaum. Wir wollen die Läden aufmachen.« »Darf man das?« »Natürlich doch. Warum nicht? Hörst du die Musik?« »Stehen wir auf.« Die beiden Kinder stehen auf, laufen ans Fenster, klettern auf einen Schemel und stoßen die Läden auf. Eine große Helligkeit dringt plötzlich ins Zimmer. Sie sind plötzlich wie geblendet. »Alles sieht man«, sagte Tyltyl. Doch seine Schwester Mythyl, die kaum Platz auf dem Schemel hat, findet, dass sie nichts sehen kann. »Es schneit. Oh, da sind zwei Wagen mit 6 Pferden.« 12 kleine Knaben steigen aus.« »Du bist zu dumm, das sind doch Mädchen.« »Aber sie haben Hosen an.« »Was verstehst du?« »Puff mich doch nicht so, dummes Mädel.« »Ich hab dich nicht angerührt.« »Aber du willst ganz allein den Schemel benutzen.« »Aber ich stehe doch überhaupt nicht drauf.« »Sei still, man sieht den Baum.« »Was für einen Baum?« »Den Weihnachtsbaum doch. Du starrst ja die Mauer gegenüber an.« »Ich schau auf die Mauer, weil ich keinen Platz hab.« »Na, rück näher. So, bist du jetzt zufrieden? Jetzt hast du aber den besten Platz. Sieh doch die vielen Lichter.« »Weshalb machen die da so viel Lärm?« fragte die Schwester. »Sie machen Musik. Das ist doch kein Lärm.« »Sind sie böse?« »Nein, aber das ist langweilig. Frag nicht so viel.« »Noch ein Wagen mit weißen Pferden. Sei still, schau doch hin.« »Was ist das Goldene, das dahinter den Zweigen baumelt?« »Das sind doch die Spielsachen, du Dummkopf.« »Säbel, Gewehre, Soldaten, Kanonen.« »Und Puppen? Sag, sind denn keine Puppen da?« »Puppen? Nein, das wäre zu dumm, das freut sie nicht.« »Und rund um den Tisch herum, was ist denn das?« »Das sind Kuchen und Früchte und Torten mit Schlagsahne.« »Ich habe einmal so was gegessen, als ich noch klein war.« »Ich auch. Es schmeckt besser wie Brot, aber es gibt zu wenig aus.« »Aber die haben genug davon. Der Tisch ist gestopft voll. Werden die es essen?« »Natürlich. Was sollen sie sonst wohl damit machen?« »Weshalb essen sie es nicht sofort?« »Weil sie keinen Hunger haben.« »Sie haben keinen Hunger. Weshalb nicht?« »Weil sie immer essen können. Wann sie wollen.« »Alle Tage?« »Man sagt so.« »Werden sie alles aufessen oder werden sie etwas herschenken?« »Wem?« »Uns. Sie kennen uns ja nicht.« »Wenn man sie bitten würde?« »Das geht doch nicht.« »Warum nicht?« »Weil sich das nicht schickt.« »Ach, wie sind sie doch hübsch«, sagte das kleine Mädchen, »und sie lachen und lachen.« und die Kleinen, die tanzen. Ja, ja, wir wollen auch tanzen, wir wollen es gleich versuchen. Ach, wie lustig ist das! Schau, jetzt bekommen sie von dem Kuchen. Sie dürfen sie anrühren, sie essen, sie essen. Auch die ganz Kleinen, sie haben 2, 3, 4. Oh, wie gut das schmeckt, wie gut, wie gut. Ich habe 12 Kuchen, sagte Mütjül. Und ich habe 4 mal 12 bekommen. Komm, ich geb dir welche, rief Tültül. Nun hörten sie, dass der Vater schlafen gehen will. Rasch schließen sie die Fensterladen, kriechen in ihre Betten. Bald sind sie eingeschlafen und träumen von dem wunderbaren Weihnachtsabend der anderen. Ende von Was Tültül und Mütjül am Weihnachtsabend gesehen haben.